glaube, Lucullus muss noch mal. Ich gehe dann schon mal auf die andere Straßenseite. Hm, gut. Das letzte Geheimnis. Hörspiel in drei Teilen. Nach dem Roman von Bernard Werber. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erster Teil. Der Herr der Verrückten. Schwarzer Läufer nach G4. Es ist der 26. Zug in der 7. Partie um die Schachweltmeisterschaft im Kampf Samuel Fincher gegen Deep Blue 4 im Kampf Mensch gegen Computer. Steht es 3-3 und heute, am 8. Tag, wird die Entscheidung fallen. Jetzt setzt sich der Metallarm des großen silberfarbenen Würfels mit der Aufschrift Deep Blue 4 in Bewegung. 1200 Zuschauer im vollbesetzten Palais des Festivals hier in Cannes halten den Atem an. Wie ist die Antwort des Computers? Weißer Läufer nach D2. Ein etwas überraschender Zug, dieser 27. Eigentlich war F4 zu erwarten. Eine Falle. Der Mann mit der Schildpattbrille wirkt blass und erschöpft, seine Hand zittert. Fahrig greift er in seine Tasche, fingert ein Päckchen Zigaretten hervor. Sein Gesicht wirkt noch hagerer als sonst, sein Blick fiebrig, Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Heute spielen sie bereits seit 6 Stunden. Und jetzt? Schwarzer Turm nach E2. Ein wunderbarer Zug von Fincher. Doch wird er seinen Angriff noch zu Ende bringen können? Die Blue 4 reagiert schnell, weißer Turm nimmt E2. Dieser 28. Zug war erzwungen, ebenso konsequent die Antwort des Herausforderers. Schwarzer Turm nimmt E2. Finchers Chancen stehen gut, sehr gut, doch er steht unter enormem Zeitdruck. Der Greifarm setzt seinen Turm auf F1. Die Deckung des Weltmeisters scheint zu wanken, ja. Ja, sie wankt. Doch Finchers Uhr tickt unerbittlich. Jetzt ergreift Fincher seinen Turm und er schlägt Läufer D2. Was für ein Keulenschlag. Großartig, meine Damen und Herren. Genial. Ein erster Blick auf das Brett zeigt uns nach. Dame D2 droht nun dem Weltmeister Dame F3 mit Schach. Nur in Sekundenschnelle vergleicht Deep Blue 4 seine Situation mit Millionen gespeicherter Endspiele. Und jetzt ergreift der Stahlarm sanft den König und legt ihn aufs Brett. Das ist der Sieg, der Sieg, der Sieg des Menschen über die Maschine. Und nun erteile ich das Wort dem neuen Schachweltmeister, Dr. Samuel Fincher. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, danke. Danke. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Denn diesen Sieg verdanke ich einer geheimen Kraft. Theoretisch ist ein Computer immer stärker als ein Mensch. Wenn der Computer gewinnt, ist er weder stolz noch glücklich. Er hat kein Ego, nicht diesen unbändigen Willen zu siegen. Er zweifelt auch nicht an sich. Er ist seinem Gegner nicht einmal böse. Der Computer kennt keine Emotionen. Doch der Computer kennt auch keine Motivation. Deep Blue 4 bekommt keine extra Portion Strom, noch eine neue Software, wenn er gewinnt. Er hat auch keine Angst, dass er abgeschaltet wird, wenn er verliert. Aber ich hatte Emotionen. Und ich war motiviert. Ein motivierter Mensch kennt keine Grenzen. Auch Sie hier im Saal und draußen vor dem Fernseher sollten sich fragen, was treibt mich dazu, morgens aufzustehen und Dinge in Angriff zu nehmen? Was treibt uns zum Handeln? Was ist für Sie, was ist Ihre wichtigste Motivation im Leben? Danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Drama ereignete sich nur wenige Stunden nach seinem Sieg bei der Schachweltmeisterschaft hier in seiner Villa in Cap d'Antibes. Das Ganze ist umso mysteriöser, als die Polizei bisher keine Spur von einem Einbruch entdecken konnte. Außerdem soll das Opfer keinerlei Verletzungen aufweisen. Soeben verlässt Mademoiselle Natascha Andersen, die Verlobte des Toten, in Begleitung eines hohen Polizeibeamten die luxuriöse Villa. Und jetzt ist sie bei uns. Mademoiselle Andersen, können Sie unseren Zuschauern sagen, was... Kein Kommentar. Monsieur Hulot, Sie leiten die Untersuchungen vor Ort. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Wir wurden vor einer knappen Stunde über den Todesfall informiert. Wer hat Sie angerufen? Mademoiselle Andersen. Ja, und wer ist schuld an seinem Tod? Mademoiselle Andersen. Mademoiselle Andersen, Mademoiselle Andersen, können Sie uns dazu etwas sagen? Kein Kommentar. Mademoiselle sagt, sie hat ihn im Beischlaf getötet. Niemals, niemals. Die Gesichtszüge des Toten sollen alle Anzeichen höchster Ekstase aufweisen. Nein, kein Kommentar. Und damit zurück nach Paris. Niemals. Jean-Claude Briot aus Cap d'Antibes. Lucrèce. In seinem bürgerlichen Leben hatte sich Dr. Samuel Fincher vor allem als Neuropsychiater einen Namen gemacht. Lucrèce Nimrod. Mit 42 Jahren wurde ihm die Leitung des Hôpital Sainte-Marguerite auf einer der Ile de la Rance übertragen. Dr. Samuel Fincher war erst seit einem Jahr mit dem dänischen Topmodel Natascha Andersen verlobt. Nimm schon ab, Lucrèce. Nach ihren zwei turbulenten Ehen mit einem Tennisprofi und einem Schauspieler. Komm schon, ich weiß genau, du bist noch auf. Die schönsten Beine der Welt. Haben Sie das beste Gehirn der Welt besiegt? Es wäre ein einzigartiger Liebestod. Die Gesichtszüge des Toten sollen alle Anzeichen höchster Ekstase aufweisen. Und damit zum Wetter. Dann eben anders. Sie stören mich nachts um eins, um mir ein Video mit den Nachrichten zu zeigen? Alle Anzeichen höchster Ekstase aufweisen. Stellen Sie das Ding ab. Und damit zum Wetter. Warum siezen Sie mich, Lucrèce? Beim letzten Mal haben wir uns geduzt. Das letzte Mal, wie Sie es nennen, Monsieur Katzenberg, ist 3 Jahre her. Und seither habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Wir sind wieder Fremde geworden, also siezen wir uns. Worum geht's? Um einen Auftrag. Meiner Ansicht nach kann man an der Liebe nicht sterben. Tja, da macht sich mal wieder Ihr fehlender Sinn für Romantik bemerkbar, mein lieber Isidore. Im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass Liebe tötet, sie rettet. Eigentlich finde ich diese Art von Liebestod sehr schön. Nur, dass es sich hier meiner Meinung nach um Mord handelt. Mord? Wie kommen Sie denn darauf? Wenn ich richtig gehört habe, hat Natascha Andersen gestanden. Sie glaubt, sie hat ihn getötet. Lassen wir es. Was wollen Sie von mir, Isidore? Ich möchte, dass wir nochmal zusammenarbeiten. Dass wir den Mord an Samuel Fincher untersuchen. Dass wir uns intensiv mit dem Thema Gehirn beschäftigen. Mit dem Thema Gehirn? Es ist der Schlüssel zu diesem Fall. Galt das Opfer nicht als das beste Gehirn der Welt? Helfen Sie mir? Nein. Ich glaube nicht an Mord. Es war ein Unfall. Ein Herzinfarkt. Und was die Erforschung des Gehirns betrifft, sollten Sie lieber bei sich selbst anfangen. Die Krankheit hat einen Namen. Mythomanie. Und sie ist heilbar. Ich glaube, Lucullus muss noch mal. Ich gehe dann schon mal auf die andere Straßenseite. Hm, gut. Ich fliege durch die Luft. Wie in Zeitlupe. Unten auf der Straße Isabelle mit offenem Mund. Sie starrt mich an. Und neben ihr Lucullus hebt nicht mal seine Schnauze, nur sein Bein. Fragt sich nicht, wo sein Herrchen geblieben ist. Und dann der Schmerz. Dieser Schmerz. Ich will, dass er aufhört. Sofort. Das muss man sich mal vorstellen. Der Anteil der Bevölkerung, der weder lesen noch schreiben kann, steigt innerhalb von 10 Jahren von 7 auf 10%. Und diese Zahl wächst exponentiell, Madame Thénardier. Das wird unsere Leser freuen, Frank. Angenommen. Das war's aus der Bildung? Vorschläge für die Rubrik Ökologie. Wir planen einen Artikel über die Nebenwirkungen von Handys, ihre Antennen. Clotilde, unser Hauptaktionär ist ein Netzanbieter. Aber die Strahlung... Abgelehnt. Sonst noch was? Die Verschmutzung der Flüsse durch Düngemittel. Zu technisch. Das war's aus der Ökologie. Der nächste? BSE. Hatten wir schon. Als nächstes Maul- und Klauenseuche. Tausende von Schafen werden umgebracht, um Impfstoffe herzustellen. Interessiert keinen. Dann AIDS. Es sterben immer noch Millionen und seit der Tri-Therapie spricht niemand mehr darüber. Eben, es ist out. Selbstmord von Jugendlichen? Es ist ein Verein gegründet worden, der Jugendlichen helfen will, sich umzubringen. Er nennt sich Exit. Zu morbid. Sinnlos, der Thénardier noch irgendwas vorzuschlagen. Sie wird zu allem Nein sagen, nur um mich klein zu kriegen. Sonst noch was aus der Wissenschaft? Ich hab noch einen Trumpf im Ärmel. Das Gehirn. Und, weiter? Wie ein Organ es schafft, Gedanken zu fabrizieren. Zu allgemein. Wo ist der Aufhänger? Der Tod von Dr. Fincher. Schach? Das interessiert doch keinen. Fincher war ein Genie. Er hat sein Leben lang versucht zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Und dann stirbt er am Tag seines Sieges in den Armen von Natascha Andersen an einem Orgasmus. Natascha Andersen. Ah, ist das nicht das fantastische blonde Model? Mit den endlos langen Beinen und den großen blauen Augen? Letzte Woche, Titelblatt von Bell? Exakt. Olaf, haben wir Nacktfotos? Kein einziges. Trotz ihres Rufs oder vielleicht gerade deshalb hat sie sich nie nackt ablichten lassen. Nur im Badeanzug. In einem nassen? Mit etwas Glück vielleicht. Er lässt er sich wegretuschieren. Dann haben wir sofort einen Prozess am Hals, Madame Thénardier. Also gut, im Badeanzug. Nass natürlich und möglichst durchsichtig. Das Gehirn. Die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht, Lucrèce. Das müsste sich verkaufen lassen. Schreiben Sie auch was über Gedächtnislücken. Das wäre dann was für unsere älteren Leser. Dazu ein kleiner Test, mit dem die Leute überprüfen können, ob sie zum Arzt müssen. Übernehmen Sie das, Olaf. Ein kompliziertes Bild und ein paar Testfragen? Ein kompliziertes Bild und ein paar Testfragen. Dr. Fincher und Natascha Andersen haben in Cannes gewohnt. Es wäre doch ganz sinnvoll, wenn ich mich da mal umsehe. Sie wissen doch so gut wie ich, dass wir wegen der Etatkürzung alle Reportagen in Paris machen. Naja, also, wenn es die Titelstory wird, machen wir vielleicht eine Ausnahme. Aber damit wir uns klar verstehen, Lucrèce, keine Exzesse bei den Spesen. Und achten Sie darauf, dass auf den Belegen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Kann ich mir zur Unterstützung einen Freien nehmen? Einen Freien? Wen? Isidor Katzenberg. Gibt's den noch? Was haben Sie gegen ihn? Ich mag den Kerl nicht. Er hält sich nicht an die Spielregeln, ein Einzelgänger, zu selbstgefällig, zu arrogant. Sein Name steht für solide Recherchen. Und Isidor Katzenberg ist bei unseren Lesern nach wie vor beliebt. Unsere Leser haben ihn längst vergessen. Dann lernen Sie ihn eben wieder kennen. Sie sind noch nicht lange bei uns, Lucrèce. Ich war diejenige, die dafür gesorgt hat, dass er aus dieser Abteilung gefeuert wurde. Wenn Sie die Recherchen zu zweit machen wollen, nehmen Sie Frank mit. Das ist das Naheliegendste. Gerne. Wenn das so ist, dann kündige ich. Für wen halten Sie sich eigentlich, Mademoiselle? Ihre Position bei uns gibt Ihnen nicht mal die Möglichkeit zu kündigen. Sie sind eine Freie. Also nichts. Dann ist wohl alles gesagt. Warten Sie. Ach, Sie kochen ja ziemlich schnell über. Aber das gefällt mir. Als ich jung war, war ich auch so... Ja, nun kommen Sie schon zurück und setzen Sie sich endlich wieder hin. Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen. Und kein Gips. Beide Beine noch. Da und beide Arme. Aber die Hand, was ist mit meiner? Ich kann sie nicht bewegen. Und mein Fuß, ich kann nicht schreien. mein Mund. Ich kann ihn nicht öffnen. Und zwei Fruchtcocktails. Ja, auf 408. Danke. Die teuerste Suite im Excelsior in Cannes. Und die Thénardier zeichnet das ab? Lassen Sie das ruhig meine Sorge sein. Und lassen Sie uns noch was klarstellen. Ich glaube nicht an Ihre Mordtheorie. Natürlich freue ich mich, dass ich diese Recherche für den Guetteur Modern machen kann, aber ich habe die feste Absicht, Ihnen zu beweisen, dass Sie sich irren. Dr. Samuel Fincher ist nicht ermordet worden, sondern beim Liebesakt gestorben. Ich bin nach wie vor überzeugt, der Schlüssel zu dieser Geschichte liegt in der Motivation. Seit unserem letzten Treffen habe ich meine eigene kleine Umfrage gemacht und allen dieselbe Frage gestellt. Was treibt Sie zum Handeln? Im Großen und Ganzen lautet die wichtigste Motivation, sich vom Leiden zu befreien. Der Selbstmordattentäter hatte um 18.15 Uhr Ortszeit das Lokal betreten und sich sofort in die Luft gesprengt. Mit ihm starben alle Gäste des Restaurants. Und was treibt Sie jetzt dazu, den Fernseher einzuschalten? Nairobi. Beim Absturz einer Boeing 747... Ich will die Spätnachrichten sehen. Was ist denn daran so wichtig? Ich muss wissen, was in der Welt passiert. Kabul. Herein. In Afghanistan hat der Regierung zwei Fruchtcocktail Maison. Stellen Sie sie hier ab. Den Besuch von Schulen und die Behandlung in Krankenhäusern zu untersagen. Noch einen Wunsch? Außerdem wird Ihnen nein, verboten, danke. Ohne Chador das Haus zu verlassen und mit Männern zu sprechen. Schalten Sie den Fernseher ab. Wurde von der Menge gesteinigt. Warum gehorchen Sie mir? Nun, vielleicht besteht der freie Wille des Mannes darin, sich eine Frau auszusuchen, die ihm die Entscheidungen abnimmt. Nicht schlecht. Sie wollen wissen, was mich zum Handeln treibt? Ich glaube, es ist die Angst. Ich handle, damit sie endlich aufhört. Und wovor haben Sie Angst? Vor allem. Vor Barbarei, Umweltverschmutzung, bissigen Hunden, Jägern, vor Frauen, Polizisten, Soldaten, vor Krankheit. Ich habe Angst, das Gedächtnis zu verlieren vor dem Alter, dem Tod und manchmal vor mir selbst. Dann halten wir als erstes Rechercheergebnis fest. Erste Motivation, Ausschaltung von Leiden. Zweite Motivation, Ausschaltung von Angst. Was machen wir morgen? Morgen? Ja, morgen. Morgen sehen wir uns Finchers Leichnam an. Jetzt folge ich meiner dritten Motivation, die Erfüllung lebensnotwendiger Grundbedürfnisse. Und die wären? Schlaf. Könnten Sie bitte das Licht ausmachen? Monsieur Martin? Monsieur Martin? Hören Sie mich? Monsieur Martin? Monsieur Martin? Das bin ich. Monsieur Martin? Er befürchtet, dass ich ihn nicht höre. Hören Sie mich? Er erwartet eine Antwort von mir. Sind Sie wach? Mein Augenlid. Ich bin Dr. Samuel Fincher. Ich kann mein Augenlid heben. Ich bin Ihr Arzt. Ich kümmere mich um Sie. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Sie haben den Unfall überlebt. Das ist ein Wunder. Die schlechte ist, Ihr Hirnstamm ist kurz über dem verlängerten Rückenmark beschädigt. Sie leiden an einem sogenannten LIS, Locked-in Syndrome. Sie sind in Ihrem eigenen Körper gefangen. Ihr Gehirn funktioniert, aber der Rest des peripheren Nervensystems reagiert nicht mehr. Ja? Guten Tag. Wir sind Journalisten aus Paris und möchten den Gerichtsmediziner sprechen, der mit der Sache Fincher befasst ist. Tut mir leid, außer dem Untersuchungsrichter darf niemand rein. Sind Sie sicher? Naja. Wie heißt der zuständige Gerichtsmediziner? Professor Giordano. Und wie kommen wir zu ihm? Durch die Glastür, den Flur und dann einfach geradeaus. Gut gemacht, Isidore. Die vierte Motivation. Geld. Sagen wir das Bedürfnis nach einem angenehmen Leben. Apropos angenehm, riechen Sie das auch? Salpeter. Ja? Wer hat sie hereingelassen? Bestimmt der Pförtner. Diesmal kriegt er was zu hören. Wir sind Journalisten. Ich habe der Polizei bereits alles gesagt. Wenn Sie etwas wissen wollen, wenden Sie sich dorthin. Wir sind eigens aus Paris gekommen, um einen Artikel über Sie zu schreiben. Ein Porträt. Ich bin doch nur ein städtischer Beamter. Sie sehen aus der Nähe, was dem breiten Publikum verborgen bleibt. Außerdem würden wir Sie gerne in dem Autopsieraum fotografieren, bei Ihrer täglichen Arbeit. Gut. Haben Sie einen Augenblick Geduld. Ich hole den Schlüssel. Hut ab, Isidor. Woher wussten Sie, wie Sie ihn kriegen? Drehen Sie sich mal um. Was sehen Sie an der Wand? Ein Diplom, Sporttrophäen. Wenn er sie so ausstellt, der Mann will imponieren. Gut erkannt. Bewunderung durch andere. Ist das die fünfte Motivation? Ich würde weitergehen. Dieser Professor Giordano erfüllt seine Pflicht als guter Sohn, guter Schüler, guter Bürger und guter Beamter. Und er will, dass man das weiß. Also Pflichterfüllung. Dieses Bedürfnis sorgt auch dafür, dass die Menschen bereit sind, in Kriege zu ziehen und Opfer zu bringen. Wir werden erzogen wie ein Lamm in der Herde. Später kann man die Herde nicht mehr verlassen und handelt so, dass es den anderen Schafen gefällt. Deshalb sind alle so versessen auf Medaillen, Gehaltserhöhungen und Artikel in der Presse. Für welche Zeitung, sagten Sie, arbeiten Sie? Für den Guetteur Modern. Den Guetteur Modern. Kommen Sie, es ist nicht weit. Boah, stinkt das. Normalerweise trägt man eine Gasmaske. Aber da im Moment alle Leichen wieder zugenäht sind, ist das nicht nötig. Gut, was wollen Sie wissen? Als erstes würden wir gern ein Foto von Ihnen an Ihrem Arbeitstisch machen. Woran ist Dr. Fincher Ihrer Meinung nach gestorben? An der Liebe. Könnten Sie das etwas näher erläutern? Erweiterte Pupillen, zusammengezogene Venen. Ungewöhnlich starke Blutzufuhr in Gehirn und Penis. Im Penis? Das lässt sich nach dem Tod noch feststellen? Nun, wenn ein Mann eine Erektion hat, wird über die Arterien Blut in die Schwellkörper gepumpt. Danach ziehen sich die Adern zusammen, damit das Glied steif bleibt. Doch das Blut darf nicht zu lange in den Schwellkörpern stagnieren, weil sonst die Blutkörperchen nicht genug Sauerstoff bekommen. Deshalb lässt die Erektion, wenn sie lange andauert, von Zeit zu Zeit ein wenig nach, damit das Blut mit Sauerstoff angereichert werden kann. Bei Fincher haben wir jedoch abgestorbene Zellen gefunden. Also muss das Blut sehr lange stagniert haben. Was hat die Blutanalyse sonst noch ergeben? Einen abnorm erhöhten Endorphinspiegel. Was bedeutet das? Dass er einen gigantischen Höhepunkt gehabt hat. Es ist mittlerweile bekannt, dass der männliche Orgasmus nicht notwendigerweise an die Ejakulation gebunden ist. Es kann eine Ejakulation ohne Orgasmus und ein Orgasmus ohne Ejakulation geben. Das einzig verlässliche Anzeichen für einen Orgasmus, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, ist der Nachweis von Endorphinen im Blut. Was sind Endorphine? Eine Art natürliches Morphium, das unser Körper ausschüttet, um uns Genuss zu verschaffen und Schmerzen erträglicher zu machen. Wenn man verliebt ist, werden Endorphine freigesetzt. Ist es Ihnen noch nie aufgefallen, dass man seine Wehwehchen weniger spürt, wenn man in Gesellschaft eines schönen, attraktiven Menschen ist? Und Fincher hatte einen abnorm erhöhten Endorphinspiegel. Normalerweise produziert man in einem Moment des Genusses nur wenige Endorphine und sie lösen sich sehr bald wieder auf. Aber Fincher hat eine solche Ladung ausgeschüttet, dass ich bei der Blutanalyse noch Spuren davon gefunden habe. Ein höchst seltenes Phänomen. Er muss ein heftiges Feuerwerk erlebt haben. Nahm er Drogen? Daran habe ich auch gedacht. Drogen lagern sich in unserem Körperfett ab und können dort sehr lange bleiben. Bei Fincher habe ich nichts gefunden. Keine Drogen, keine Medikamente. Keinerlei verdächtige chemische Substanzen. Man kann also tatsächlich an der Liebe sterben. Aber ja, natürlich. So wie man auch vor Kummer sterben kann. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, dieser Tod ist weniger physisch als psychisch. Können wir Finchers Leiche mal sehen? Und da haben Sie Pech. Ich habe meine Autopsie heute Morgen abgeschlossen. Der Leichnam ist vor einer Stunde abgeholt worden. Der Mann hat sich wirklich einen schönen Abgang bereitet. Erst wird er Schachweltmeister, dann stirbt er aus Liebe in den Armen der schönsten Frau der Welt, ganz zu schweigen von seiner beruflichen Karriere. Wo hat er noch gleich gearbeitet? Im Hôpital St. Marguerite auf einer der Îles de l'Errance. Unter seiner Leitung ist das Haus zu einem der bedeutendsten psychiatrischen Krankenhäuser Europas geworden. Behalten Sie es für sich, aber ich habe mich dort auch wegen einer Depression behandeln lassen. Sie? Ich hatte zu viel gearbeitet, war ausgebrannt. Sie glauben, er wurde ermordet, nicht wahr? Ja. Sie sind mir sympathisch und ich stehe noch in Finchers Schuld. Ich werde es Ihnen also zeigen. Er war zu keinem ein Wort und keine Fotos. Kommen Sie bitte mit in den Röntgenraum. Sie sind hier in guten Händen. Sie sind im Hôpital St. Marguerite. Wir sind auf dem höchsten Wissensstand, was das Gehirn und das Nervensystem betrifft. Ich will nicht mehr. Sie wollen sterben. Sie wollen sich umbringen. Und gerade haben Sie erkannt, dass Ihre vollständige Lähmung Ihnen nicht einmal mehr das gestattet. Ich will nicht mehr. Ich weiß, was Sie denken. Aber Sie irren sich. Finchers Gehirn. Während einer Autopsie nimmt man die Organe heraus, untersucht sie, packt sie in eine Plastikbeutel zurück in den Körper und näht das Ganze wieder zusammen. Wer sieht schon nach, ob alles drin ist? Aber ich muss mich auf Ihre Diskretion verlassen können. Faszinierend. Das menschliche Gehirn ist das größte aller Geheimnisse. Das Dumme ist, dass wir nur über ein Werkzeug verfügen, mit dem wir es untersuchen können. Unser eigenes Gehirn. Wenn Sie noch irgendetwas herausbekommen, rufen Sie mich an. Ich gebe Ihnen meine Karte. Samuel Fincher war für mich zu einem Freund geworden. Das letzte Mal bin ich ihm im Joyeux Hibou begegnet. Nie gehört. Ein Kabarett. Sein Bruder Pascal trat dort auf. Er ist Hypnotiseur. Sie sollten sich sein Programm ruhig mal ansehen. Ich will nicht mehr. Ich bin nicht in erster Linie Arzt, sondern Mensch. Ich folge zunächst meinem Gewissen, erst dann meiner ärztlichen Pflicht. Vor allem respektiere ich den freien Willen der Menschen, die mir anvertraut sind. Also gebe ich Ihnen die Möglichkeit zu wählen. Ich will nicht mehr. Wenn Sie sich entschließen zu leben, bewegen Sie Ihr Lied einmal. Wenn Sie beschließen, auf das Leben zu verzichten, zweimal. Ich will nicht mehr leben. Lassen Sie sich Zeit. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Aber eins möchte ich klarstellen. Wenn Sie sich für das Leben entscheiden, werde ich Ihnen nie wieder anbieten zu sterben. Und ich werde mit allen Mitteln dafür kämpfen, Sie so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Überlegen Sie gut. Ein Liedschlag für Ja, zwei für Nein. Also, was wollen Sie? Huhn à la Provençale, ohne Tomaten und die Soße extra. Die Soße extra. Sehr wohl, Mademoiselle. Und keine Zwiebeln? Keine Zwiebeln. Kann ich statt der gerösteten Kartoffeln grüne Bohnen haben? Grüne Bohnen. Dampfgegart und ohne Fett. Und ohne Fett. Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Mademoiselle? Vorerst nicht. Ich nehme den Seeteufel an Basilikum. So wie auf der Karte? So wie auf der Karte. Möchten Monsieur die Weinkarte? Wir haben einen ausgezeichneten Rosé de Bandol. Wir nehmen eine Orangina Light und eine Mandelmilch. Sehr wohl, Mademoiselle. Alle Tische besetzt. Ich bin sehr gespannt. Glauben Sie an Hypnose, Isidore? Ich glaube an die Macht der Suggestion. Ah ja? Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat die Serviette? Weiß. Und was trinkt die Kuh? Milch. Einmal Mandelmilch und Orangina Light. Keine Milch. Keine Milch? Sie trinkt Wasser. Wasser? Die Kuh trinkt Wasser. Die Kuh trinkt Wasser. Sehr wohl, Mademoiselle. Der Besuch bei Giordano hat mich überzeugt. Unsere Recherche hier in Cannes ist sinnlos. Morgen fahre ich zurück nach Paris und versuche im La Pitié-Salpêtrière. Es geht los. Wie jeden Abend, die berühmte Hypnose-Show von Pascal Fincher. Bitte schalten Sie Ihre Handys aus. Guten Abend, Mesdames, Messieurs. Für meine erste Nummer brauche ich wie immer einen Freiwilligen, der Monsieur an Tisch 4. Kommen Sie zu mir. Kommen Sie. Ich werde Sie nun einschläfern. Folgen Sie nur den Bewegungen meines Kristallpendels. Sie werden müde. Müde. Hypnose. Müde. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Wenn Sie die Worte Magnolia Indigo hören, zählen Sie bis 5. Ziehen Ihren rechten Schuh aus. Wenn nun jemand Fincher ein Schlüsselwort eingepflanzt hat. Schlagen damit zwei Magnolia Indigo. Ein Schlüsselwort wie Ich liebe dich. Und fangen an zu lachen. Haben Sie das verstanden? Ich glaube, ich habe die Lösung. Fincher wurde von seinem Bruder hypnotisiert. Er hat ihm einen Schlüsselsatz in den Kopf gesetzt, den hinterhältigsten überhaupt. Ich liebe dich. Wachen Sie auf. Natascha Andersen hat ihn beim Höhepunkt des Liebesaktes ausgesprochen. Sein Herz ist stehen geblieben und der Schachweltmeister ist gestorben. Sie wachen auf. Natürlich hat sie angenommen, sie hätte ihn getötet. Der perfekte Mord. Pascal, der Mörder? Und sein Motiv? Sie wachen auf. Neid. Samuel war reich, berühmt, sah besser aus, hatte ein Topmodel als Verlobter und obendrein war er Schachweltmeister. Die sechste Motivation. Der Neid. Magnolia Indigo. 1, 2, 3, 4, 5. Ich gebe zu, Sie hatten recht mit Ihrer Vermutung. Es war kein natürlicher Tod. Dafür habe ich den Mörder und das Motiv gefunden. Zusammen dürften wir den Schnelligkeitsrekord bei der Lösung eines Falles aufgestellt haben. Zum Wohl. Das sind doch nur Hypothesen. Wir brauchen Indizien, Beweise, Zeugenaussagen, Geständnisse. Dann knöpfen wir uns eben Pascal Fincher vor. Herr Ober? Sehr wohl, Mademoiselle. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung, sehr gerne. Und, Ja, Mademoiselle? Würden Sie bitte die Mehrwertsteuer ausweisen? Sie wollen leben. Gut. Ich bin sicher, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Hoffentlich. War es kein Irrtum? Damit können wir jetzt die Untersuchung vorbereiten. Zunächst will ich herausfinden, welche Bereiche Ihres Gehirns noch funktionieren und welche nicht. Wir untersuchen den Tod Ihres Bruders. Sammy. Lucrèce glaubt, Sie hätten ihn aus Neid getötet. Der gute alte Sammy. Er war der ernste Ich der Träumer. Wir haben uns perfekt ergänzt. Ich habe meinen Bruder sehr bewundert. Wo waren Sie am Abend seines Todes? Auf der Bühne, wie heute. Und wie heute in einem Saal voller Zeugen. Wer hätte Grund gehabt, ihm übel zu wollen? Sammy hatte zu viel Erfolg. Beruflich wie im Schach. Und in Frankreich wird der Erfolg nicht gern gesehen. Er hatte bereits Morddrogen erhalten. Hätte jemand anders ihn hypnotisieren können, um eine zeitversetzte Reaktion auszulösen? Um sich hypnotisieren zu lassen, muss man bereit sein, für einen Moment auf seinen freien Willen zu verzichten. Sammy war alles andere als beeinflussbar. Er hat sich von niemandem reinreden lassen. Er hat mir einmal gesagt, er fühle sich bedroht. Sie träumen von einer Welt, in der alle Menschen gleich sind, damit sie sie leichter sortieren können. Wie Hennen in der Legebatterie. Wen meinte er mit Sie? Die Verwaltung seiner Klinik, Kollegen, Patienten, Krankenpfleger. Alle, die Angst vor Neuerungen haben. Sie sollten sich drüben auf der Insel mal umsehen. Man kommt nicht so einfach rein in eine psychiatrische Klinik. Umberto Rossi. So heißt der Mann von dem Fährboot, das zwischen der Ile Sainte-Marguerite und dem Hafen von Cannes verkehrt. Er kommt jeden Freitag in meine Hypnose-Entspannungssitzung. Sagen Sie ihm, ich hätte Sie geschickt. Alle Untersuchungen bestätigen, Ihr Gehirn funktioniert einwandfrei. Sie können auf dem linken Ohr hören und mit dem rechten Auge sehen. Ihr Ohr und Ihr Auge sind die Basis, auf der ich versuchen werde, Ihr gesamtes Nervensystem zurückzuerobern. Das ist möglich. Er scheint zu wissen, was er tut. Ich muss ihm vertrauen. Im Grunde hängt alles von Ihnen ab. Von nun an sind Sie ein Forscher, der ein unbekanntes Gebiet erkundet. Ihr eigenes Gehirn. Das Eldorado des dritten Jahrtausends. Nachdem der Mensch sich bereits den Weltraum untertan gemacht hat, bleibt ihm nur noch sein eigenes Gehirn zu erobern. Die komplexeste Struktur des Universums. Ich beobachte von außen und Sie werden alles von innen erforschen. Ich soll alles von innen erforschen? Wie denn? Wir können es schaffen, wenn Sie motiviert sind. Die Motivation ist der Schlüssel zu unserem gesamten Verhalten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Er hat gut reden. Möchten Sie, dass ich Ihre Angehörigen kommen lasse? Kommt nicht in Frage und damit basta. Mein Boot ist ausschließlich für kranke Ärzte und Angehörige der Kranken da. Ich habe strenge Anweisungen. Pascal Fincher hat mich zu Ihnen geschickt. Na und? An wen kann ich mich sonst noch wenden, um auf die Insel zu kommen? Am besten fragen Sie schriftlich an. Vergessen Sie es, ich bin nicht käuflich. Hallo. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange auf mich warten müssen. Fahren wir? Nun ja, ich habe Ihrem Kollegen gerade erklärt, es ist nicht möglich. Leider. Was ist nicht möglich? Wir brauchen Sie und Sie werden uns doch nicht im Stich lassen. Also gut, kommen Sie mit. Warum haben Sie eigentlich aufgehört, als Neurochirurg im St. Marguerite zu arbeiten? Woher wissen Sie das? Ich bin Journalist. Recherchieren gehört zu meinem Handwerk. Sie sind entlassen worden, nicht wahr? Es war ein Unfall. Ich habe meine Mutter an einem Gehirntumor operiert. Normalerweise ist es doch verboten, Familienangehörige zu operieren. Stimmt. Aber sie hat gesagt, entweder ich oder keiner. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist ins Koma gefallen und nicht wieder aufgewacht. Danach habe ich angefangen zu trinken. Meine Hände begannen zu zittern. Und da sich ein Chirurg, der zittert, nicht weiter einsetzen lässt, bin ich direkt vom Neurochirurgen zum Penner abgestiegen. Sie waren ein richtiger Penner? Alle hatten mich fallen lassen. Ich habe am Strand von Cannes gelebt. Meine Sachen passten in eine Einkaufstüte. Und wie wurden Sie dann Seemann? Eines Tages ist jemand gekommen. Jemand vom Sainte Marguerite. Er hat zu mir gesagt, was hältst du davon, ein Fährboot zwischen der Klinik und dem Hafen von Cannes zu betreiben? So wurde aus dem Neurochirurgen ein Seemann. Was wollen Sie eigentlich auf der Insel? Wir recherchieren. Wir sind der Ansicht, Dr. Fincher wurde ermordet. Wenn es so war, war es keiner aus der Klinik. Alle mochten ihn. Er war es übrigens, der mich aus der Gosse geholt hat. Da vorne, ist das die Insel? Ja. Wir sind gleich da. Lucullus. Mein Lucullus. Wie geht's dir, Papa? Wie ich mich freue, euch zu sehen, meine Kleine. Hey, Papa, warum antwortest du nicht? Lest die Antwort in meinen Augen. Dr. Fincher hat doch gesagt, Papa kann nicht sprechen. Keine Sorge, mein Schatz. Wir sind da. Wir lassen dich nicht im Stich. Wir haben die Blumen mitgebracht. Und Pralinen. Und Orangen. Ich liebe euch. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Ich bin ja so froh, dass du noch lebst. Das linke Ohr. Ich soll dich grüßen von Bertrand. Hat Dr. Fincher gesagt. In der Bank rechnen alle fest mit deiner Rückkehr. Damit meinte er. Und er freut sich schon auf die nächste Schachpartie. Mein linkes Ohr. Du schaffst es. Ja, Papa, komm bald wieder nach Hause. Von euch aus gesehen das Rechte. Du bist in der besten Klinik von ganz Europa. Das Rechte. Ich warte hier auf Sie. Danke. Ich rauche nicht mehr. Nehmen Sie das Päckchen trotzdem. Es wird Ihnen Türen öffnen. Hey, Sie! Was machen Sie da? Wir sind Journalisten. Ich bin Dr. Robert. Wir können eine kurze Besichtigung machen. Aber ich muss Sie bitten, sich zurückzuhalten und nicht auf das Verhalten der Patienten einzugehen. Fincher hat den Patienten untersagt, im Schlafanzug herumzulaufen, und die Krankenpfleger und Ärzte dürfen auch keine weißen Kittel tragen. Dadurch hat er die Kluft zwischen Heilenden und Kranken aufgehoben. Ist das nicht etwas verwirrend? Dr. Fincher kam vom Hotel Dieu in Paris. Er hat mit Dr. Henri Grillois zusammengearbeitet, der die neuesten psychiatrischen Behandlungsmethoden aus Kanada in Frankreich eingeführt hat. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unseren Dalí-Saal. Unglaublich. Nicht wahr? Die Wandmalereien sind fantastisch. Wer hat das gemalt? Um diese Originaltreue zu erreichen, haben wir die Manischen vom Van Gogh-Gebäude damit beauftragt. Und ich kann Ihnen versichern, diese Kopien stimmen absolut mit den Originalwerken überein. Diese Klinik ist ja das reinste Museum. Für die Paranoiden haben wir den Mauritz-Cornelis-Escher-Saal. Für die Schizophrenen Hieronymus Bosch. Sie sind sehr sensibel. Sie nehmen sämtliche Wellen und Vibrationen wahr, und das quält sie und macht sie zugleich genial. Fincher hat in allen Bereichen Erneuerungen durchgesetzt. Er hat die Kranken auf eine Weise beobachtet wie niemand zuvor. Mit Demut. Und er hat sie machen lassen. War das denn so einfach? Alles andere als das. Die Paranoiden mögen die Schizophrenen nicht und verachten die Hysteriker, was wiederum auf Gegenseitigkeit beruht. Doch in der Kunst haben sie so etwas wie ein neutrales Gebiet gefunden, auf dem sie sich sogar ergänzen. Könnten wir jetzt Dr. Finchers Büro sehen, Dr. Robert? Bedauere, das geht leider nicht. Es ist verboten, welche mitzubringen. Aber es ist nicht verboten, heimlich zu rauchen. Achte Motivation, Tabak. Allgemeiner, Drogen. Ja? Oh, hallo. Ja. Ja. Ja. Ich werde da sein, danke. Professor Giordano, er hat eine Neuigkeit für mich. Du meinst für uns? Für mich. Er erwartet mich im Leichenschauhaus. Es wäre besser, wenn wir zusammenbleiben. Ich bin ein großes Mädchen und kann... Was ist das? Klingt nach Rauchmelder. Na, Robert, musst du schon wieder Unsinn machen? Doktor, ich habe doch nur... Raus. Die Zigaretten bleiben hier. Sie haben sich von Robert an der Nase herumführen lassen. Ich wette, er hat sich als Arzt ausgegeben. Robert ist ein Mensch mit multipler Persönlichkeit, eine gute Lektion für Sie. Sie gehören nicht zum Haus. Wer sind Sie und was tun Sie hier? Wir sind Journalisten. Was? Journalisten? Dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Das dürfen Sie nicht, wir haben keine Zeit. Wir haben zu tun. Das hier ist eine Klinik. Du liegst in einem anderen Zimmer, Papa. Ach, so. Ja. Er kann ja nicht. Wir haben inzwischen Anzeige erstattet und einen Zeugen gefunden. Meine Liebe. Wir kennen jetzt das Nummernschild des Wagens. Leider war es ein Mietwagen. Warum kommt ihr immer seltener? In der Bank haben sie inzwischen jemand anders eingestellt. Aber ich soll dich herzlich grüßen von Bertrand. Wo ist Lucullus? Warum muss Papa jetzt hier liegen? Mein Lucullus. Dieses Zimmer hat kein Fenster. Ist ihm doch egal. Er kriegt hier eh nicht mehr mit. Ich verbiete dir so zu reden, Paulette. Ist doch wahr. Streitet euch nicht. Bitte, bitte, streitet euch nicht. Professor Giordano? Professor Giordano? Licht aus. Komisch. Warum machst du das Licht aus? Der Typ kriegt da sowieso nichts mehr mit. Licht an, Licht aus, das findet ihr doch gleich. Da helfen wir lieber, das Finanzloch der Krankenkasse zu stopfen. Du bist aber hart drauf. Ich mach das jetzt schon 30 Jahre. Mit wem soll man sich sonst amüsieren, wenn nicht mit den Patienten? Du Schwein. Und wenn Fincher sieht, dass das Licht aus ist? Fincher kommt immer erst mittags. Da reicht es, wenn wir es 10 vor 12 wieder einschalten. Professor Giordano, sind Sie hier? Warum haben wir kein Licht? Gibt's hier keinen Lichtschalter? Professor Giordano! Verdammt, wo habe ich sie denn? Ich habe doch die Streichhölzer vom Hotel eingesteckt. Professor Giordano? Ah, da sind Sie ja. Warum sitzen Sie denn hier im... Oh! Professor Giordano? Professor, um Himmels Willen! Au! Mist, Mist, Mist! Ist da jemand? Da ist doch jemand. Schlangen, überall Schlangen, Schlangen, Schlangen. Mittendrin. Noch haben sie mich nicht bemerkt, noch nicht. Aber wie lange noch? Wie lange macht endlich das Licht an? Ihr Schweine. Giordano ist tot. Wahrscheinlich ermordet. Und wahrscheinlich ist sein Mörder... Ruhig, ganz ruhig, Lucrez. Erstmal kann er genauso wenig sehen wie du. Ich muss wissen, wo er ist und was er vorhat. Mein Fotoapparat, der Blitz. Damit kann ich ihn überraschen. Und dann nichts wie raus hier. Oh Gott, der hat ein Skalpell. Komm schon, Blitz, lad endlich wieder auf. Mach schon. Er sucht mich weiter rechts. Das Licht hat ihn geblendet. Aber jetzt weiß er, wo ich... Ah! Lucrez! Isidor! Er ist hier! Hier! Vielleicht ist es dir ja zu langweilig, immer im Dunkeln zu liegen. Lass mein Lied los, du Schwein! Hoffentlich packen sie das Gemüse bald in den Kühlschrank. In den Kühlschrank? Du wirst sie noch kennenlernen. Du blödes Schwein! Ein spezieller Raum. Dorthin bringt man so ein Gemüse wie ihn hier, damit er eingeht, ohne die anderen zu stören. Wir müssen ihn bloß noch ein bisschen zurichten, damit sie ihn abschreiben. Geh weg, geh endlich weg. Man sollte sie alle einschläfern. Dieses Gemüse hier kostet die Gesellschaft einen Haufen Geld. Sie belegen Betten, die man besser für andere Kranke verwenden sollte. Geh weg mit deiner Taschenlampe. Früher hat man solche Leute sterben lassen, aber dank des medizinischen Fortschritts hält man sie am Leben. Es tut weh, geh weg. Ich bin sicher, wenn das Gemüse reden könnte, würde es darum bitten, sterben zu dürfen. Nicht wahr, liebes Gemüse? Möchtest du lieber gebraten oder gekocht werden? Stimmt schon. Selbst seine Familie besucht ihn nicht mehr. Na, du Gemüse? Kapierst du allmählich, wer hier die Regeln bestimmt? Oh, Monsieur markiert den starken Mann, wie du willst. Also versuchen wir es jetzt mal mit dem Öhrchen. Was? Gib mir mal den Walkman. Was will er mit dem Kopfhörer? Kennst du das Gemüse? Nein? Aber bald. Aufhören. Aufhören, ihr Schwein. Aufhören. Aufhören. Aufhören. Nehmen Sie ihm den Kopfhörer an. Wir haben doch nur... Sie sind entlassen. Beide. Raus! Es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Ich hätte Sie nie allein lassen dürfen. Sie kommen sofort in ein Mehrbettzimmer. Dort sind Sie besser geschützt. Jetzt fangen Sie bloß nicht mit Ihren Sprüchen von wegen, Sie hätten besser auf mich hören sollen an. Ich sage doch gar nichts. Geht's Ihnen besser? Schon gut, es geht schon wieder. Schauen wir uns Giordano an. Keine Spur einer Verletzung. Das Skalpell hat ihn nicht berührt. Offenbar ist er vor Angst gestorben. Seltsam. Er hatte ständig mit dem Tod zu tun und trotzdem dreht er durch, als er selbst in Gefahr ist. Panik kann zum Tod führen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen. Ein Seemann, der in einem Kühlcontainer eingeschlossen war, ist erfroren, weil er geglaubt hat, da drin sei es kalt. Mit einer Glasscheibe hat er in die Wände geritzt, dass er spürt, wie seine Hände und Füße erfrieren. Als man seinen Leichnam entdeckte, stellte man fest, dass das Kühlsystem gar nicht eingeschaltet war. Wir müssen herausfinden, unter welcher Phobie Fincher gelitten hat. Dann wissen wir auch, wie er getötet wurde. Hm. Da gibt es nur ein kleines Problem. Und das wäre Sherlock Holmes? Das Gesicht. Das von Giordano ist erstarrt in einem Ausdruck panischer Angst. Bei Fincher in höchster Ekstase. Ich darf nicht alles dem Doktor überlassen. Ich möchte alles wissen, alles sehen, alles kennenlernen. Ich liege hier. Ich habe Zeit, alle Zeit der Welt, um das letzte Geheimnis zu erforschen. Das letzte Geheimnis. Hörspiel in drei Teilen, nach dem Roman von Bernard Werber. Aus dem Französischen von Claudia Feldmann. Erster Teil. Der Herr der Verrückten. Es sprachen Jean-Louis Martin, Rüdiger Vogler, Dr. Samuel Fincher, Matthias Habich, Lucrèce Nemrod, Irina Wanka, Isidor Katzenberg, Ulrich Nöten. In weiteren Rollen Gabriela Badura, Susanne Barth, Thomas Birnstiel, Annika Hassler, Rainer Hohmann, Sascha X, Burkhard Klausner, Markus Kiepe, Rudolf Kowalski, Hans-Jörg Krumpholz, Matthias Lange, Silke Linderhaus, Walter Renneisen, Ernst August Schäppmann, Cornelia Schmaus, Gina Schmitz, Peter Schröder, Reinhard Schulert, Wolf-Dietrich Sprenger, Katrin Striebeck, Berthold Tötzke und Marc Zack. Technische Realisation Rudolf Stückrath und Werner Jäger. Regieassistenz Silke Benn. Komposition Eric Le Guen. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln 2004.